Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Fensterscheiben werden eingeschlagen, Geschäfte geplündert, Polizisten angegriffen. Um Mitternacht beginnt die Randale. Mehrere hundert Menschen ziehen durch die Straßen, organisiert in Kleingruppen. Pflastersteine fliegen. Es begann wohl kurz nach Mitternacht, nicht weit von hier, etwa 200 Meter. Von hier befindet sich der Eckensee, ein See direkt vor dem Stuttgarter Landtag mit Wiesen drumherum, wo die Leute gerne am Wochenende hingehen, um zu feiern, um Party zu machen. Das ist gestern Abend aus dem Ruder gelaufen. Nach unseren Informationen, die wir gerade von der Polizei erhalten haben, war es wohl eine Personenkontrolle der Polizei aufgrund eines Rauschgiftdelikts, die durchgeführt wurde. Also die Polizei hat wegen des Verdachts auf Rauschgift kontrolliert. Das hat den Menschen dort nicht gefallen. Sie haben sich gegen die Polizei solidarisiert und das Ganze ist eskaliert. Es flogen Steine, es flogen Flaschen. Polizeifahrzeuge wurden mit Stangen zerstört. Die Scheiben wurden zerstört und dann zogen, wie die Polizei sagt, mehrere Dutzend gewaltbereite Kleingruppen durch die Innenstadt und haben keinen Stein auf dem anderen gelassen. Wir haben hier mindestens ein Dutzend Geschäfte, die zerstört sind, eingeschlagene Fenster, geplünderte Auslagen. Überall sieht man die Spuren dieser Menschen, die hier durchgerannt sind, um einfach kaputt zu machen, was sie können, wie es uns erschien völlig wahllos. Da sind sowohl Juweliere dabei, als auch Ein-Euro-Läden, Fast-Food-Ketten. Es ist fast nichts heil geblieben. Zersplitterte Scheiben, zerstörte Waren. Bis zum Mittag waren in Stuttgarts Innenstadt noch Spuren der nächtlichen Zerstörung zu sehen. Hier am Eckensee hatten in der Nacht hunderte Menschen gefeiert. Bei einer Polizeikontrolle wegen eines Rauschgiftdelikts eskalierte dann die Situation. Steine und Flaschen flogen, Polizeifahrzeuge wurden angegriffen und mehrere Beamte verletzt. Einsatzkräfte bezeichneten die Lage zwischenzeitlich als völlig außer Kontrolle. In den sozialen Medien kursieren Videos, die mehrere gewaltbereite Gruppen zeigen, welche bis in die Morgenstunden Schaufenster zerstörten und Geschäfte plünderten. Deutschland im Juni 2020. Die Welt blickt nach Stuttgart. Was in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni in Stuttgart-Mitte passiert, erschüttert die Republik. Eine Randale mit Plünderungen hat dort stattgefunden. Und wenn man den öffentlichen Reaktionen folgt, muss wohl die Stuttgarter Innenstadt in Schutt und Asche gelegt worden sein. So etwas habe ich in meiner ganzen Dienstzeit noch nicht erlebt. Nicht nur ein ungeheuerlicher Angriff auf Menschen und Sachen, ein Angriff auf den Rechtsstaat als solchen, ein Angriff auf die Würde und das Leben unserer Polizei. Und das Problem ist klar: Ursache solcher rechtsstaatsgefährdenden Umtriebe ist der Migrationshintergrund der Täter, der eigens in einer bundesweiten Recherche in Standesämtern herausgearbeitet wird. Multikulti darf nicht übertrieben werden, Multikulti hat seine klaren Grenzen in den geltenden Gesetzen. Einer der in der Tatnacht festgenommenen Jugendlichen wird wie ein Terrorist vor den Amtsrichter geführt, mit einem Sack auf dem Kopf, mit Fußfesseln und Handschellen gefesselt, barfuß. When the long arm of the law is grabbing you. Stuttgart im Juni 2020. Eine nie gekannte Dimension der Gewalt. Wirklich? Lassen wir einen kritischen Bullen zu Wort kommen. Das ist ja das beliebte Muster, mit dem gespielt wird. Es entsteht Chaos, der Rechtsstaat bricht ein, er wird in seinen Fundamenten erschüttert. In Wirklichkeit ist tatsächlich eine Schneise der Verwüstung geschlagen worden in Stuttgart. Aber das sind temporäre Erscheinungen und das will immer niemand wahrhaben. Gerade die Berufsvertreter sagen dann immer, das ist so schlimm wie heute, war es noch nie. Und das ist ein Kontinuum, es wird immer schlimmer. Und das stimmt faktisch nicht. Wir haben lange Zeiten gehabt, in denen eben auch Ruhe war. Dann kommen wieder Chaostage zum Beispiel in Hannover. Dann kommt sowas wie der 1. Mai in Berlin. Dann kommen andere Dinge, die spontan ausschlagen. Und das ist eben schwierig zu vermitteln und manchmal auch schwer zu verstehen. Aber es ist halt empirisch so, dass die Zivilisation manchmal gestört wird, getrübt wird, dass die Zivilität leidet und dass andere Regeln herrschen als im sonstigen Alltag. Das kommt immer wieder vor Und wenn Polizisten und Polizistinnen ehrlich zu sich sind und untereinander auch ehrlich zueinander sind, dann müssten sie das eben auch zugeben, dass die Krawalle sozusagen, die Krawallintensität, also die Gewaltintensität in früheren Jahren, ich spreche jetzt mal vor dem Vermummungsverbot 1985, sehr viel intensiver war als heute. Die Polizei war viel schlechter ausgerüstet und die Gegner der Polizei waren viel besser ausgerüstet. Die haben sich zum Beispiel Blechbehälter von Mülltonnen als Schutzschilde genommen. Die haben Integralhelme aufgehabt. Die waren richtig gut ausgestattet im Vergleich zur Polizei. Und das hat sich doch seit 1985 oder sagen wir 87 dann doch sehr stark geändert. Tatsächlich haben sich im Interaktionsverhältnis Polizei-Gesellschaft die Dinge auch zum Besseren gewendet, wenn wir an die Auseinandersetzungen um die Startbahn West denken, an Wackersdorf, Kronde, Kalka, die Atommeiler und so weiter. Das waren ja alles sehr, sehr blutige Angelegenheiten, während der Castor in den letzten Jahren, also sagen wir mal nach dem Atomausstieg, gab es eine Phase in den Castor-Demonstrationen, die war von allgemeiner Symbolik geprägt, aber nicht von nackter, brutalster Gewalt. Und das vergessen die sogenannten Gewerkschafter immer zu erwähnen. Zu den Ausschreitungen von Stuttgart lassen sich eine Reihe von historischen Ereignissen anfügen, die nicht identisch, aber doch vergleichbar sind. Die Chaostage von Hannover, die Schwabinger Krawalle, die halbstarken Krawalle, von denen es in den 50er und 60er Jahren zahllose gegeben hat. Für den kritischen Bullen sind solche Ereignisse hinnehmbar, aber doch eine irrationale Unterbrechung der Zivilität. Aber was wäre, wenn solche Ereignisse erklärbar sind, oder mehr noch, wenn in ihnen doch eine bestimmte Rationalität vorfindbar ist? In dieser Sendung soll zurückgegangen werden zu einem Ereignis, das noch vor den Jugendunruhen der 50er Jahre verortet ist, ins Jahr 1948 nach Stuttgart. Am 28. Oktober 1948 gab es Ausschreitungen an denselben Orten in Stuttgart, wie das öfter vorgekommen ist in der Geschichte. Charlottenplatz, Karlsplatz, Königstraße, Schlossgarten. Und das war am 28. Oktober 1948 im Rahmen einer Gewerkschaftskundgebung auf dem Donnerstag. Da wurde die Arbeit niedergelegt mittags, damit man an einer großen Demonstration teilnehmen kann. Und das war lokal mobilisiert. Und die wahrscheinlichsten Schätzungen sprechen von 80.000 Menschen, die daran teilgenommen haben. Da gab es eine Kundgebung. Und auf dem Rückweg von der Kundgebung gab es in der Königstraße an einigen hochpreisigen Geschäften im Jargon von damals Ausschreitungen. Und im Zuge dessen wurden einige Schaufenster zerstört und die Polizei hat eingegriffen und dagegen wurde Widerstand geleistet, so dass es sich über mehrere Stunden hingezogen hat und auch die amerikanische Militärpolizei mit extra Einheiten dann eingegriffen hat. Und das hat einige Stunden gedauert, bis sich das beruhigt hat. Es gab Verhaftungen und Verletzte und danach auch eine Ausgangssperre in Stuttgart. Das sagt Uwe Fuhrmann. Er ist Historiker und Autor des Buches Die Entstehung der sozialen Marktwirtschaft 1948-49, eine historische Dispositivanalyse. In diesem Buch spielen die sogenannten Stuttgarter Vorfälle von 1948 eine wichtige Rolle. Diesen Vorfällen soll in dieser Sendung nachgegangen werden. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Überall ist schon Chaos, überall ist Verkauf. Im bürgerlichen Bewusstsein ist der Wiederaufbau der BRD nach 1945 eine Erfolgsgeschichte. Soziale Marktwirtschaft, Wirtschaftswunder, Hebung des Lebensstandards. Was in dieser Erzählung untergeht, ist, dass es nach 1945 eine Reihe von sozialen Konflikten gegeben hat, die zum Teil sehr heftige Verlaufsformen annehmen. Die ersten Jahre nach 1945 sind von Protesten und Kämpfen geprägt. Sie richten sich gegen Lebensmittelknappheit und Hunger, fordern zum Teil betriebliche Mitbestimmung ein und haben immer wieder eine antifaschistische Stoßrichtung, etwa wenn es darum geht, alte Nazi-Vorarbeiter aus dem Betrieb zu schmeißen. Weil die Gewerkschaften in dieser Zeit ihre Rolle vor allem in der konstruktiven Teilnahme am Wiederaufbau sehen, brechen sich diese Konflikte oft jenseits der Gewerkschaften Bahn, nehmen immer wieder die Form von wilden Streiks an. Diese Entwicklung ist keineswegs spezifisch für das besetzte Deutschland. Es sind Phänomene, die in dieser Zeit in ganz Europa zu finden sind, sowohl im Westen als auch im Ostblock. Der Historiker Jan de Graaf. Also ein wilder Streik ist ein Streik, der nicht genehmigt worden ist von Gewerkschaftsleitung, von Gewerkschaftseliten. Vielleicht manchmal auf lokales Niveau, aber sicherlich nicht auf nationales Ebene. Was natürlich in ganz Europa, Ost und West, die Situation ist, sicher vor die ersten Nachkriegsjahre, 45 bis etwa 47, ist, dass alle linkse Kräfte, alle große linkse Kräfte, noch auf ein Wiederaufbau-Agenda setzen. Auch die Kommunisten. Natürlich in alle osteuropäischen Länder sind die Kommunisten in der Regierung, aber bis 1949 sind sie auch in Frankreich, Italien, Belgien, in diese Länder in der Regierung vertreten. Also das heißt, diese Regierung haben sterk eingesetzt auf einen schnellen Wiederaufbau und dafür brauchte es natürlich in der Industrie, dass hart gearbeitet wird. Und deswegen, und das hat auch zu tun mit Stalins Pläne, um den Westalliierten zu überzeugen, dass er gute Intentionen hatte und keine kommunistische Umsturz überall wollte, hat er ganz klar gegen die kommunistischen Leitern gesagt, ihr geht in die Regierung und ihr sorgt für industrielle Ruhe. Also das war das Policy von Gewerkschafts- und politische Eliten von Linken. Aber natürlich, gleichzeitig war dit in deze periode, dat er een ganz grote ernährungs- en kolencrisis in Europa gab. Dat continent was zerstört, infrastructuur was niet daar, also het was zeer hard of zeer schwierig om ernährung op de richtige plaats te bekommen. Also dan had man manchmal geschichten gehad, beispielsweise in de Ruhr, maar ook in andere industrierevieren, dat arbeiter mit vielleicht 1100-1200 Kalorien pro Tag 8 Uhr in der Säge oder in ein Fabrik arbeiten sollten. Das ist natürlich eine Situation, waarin es ganz viele Unzufriedenheit gibt unter Arbeiter und waar Streiks ganz verständlich ausbrechen. In den deutschen Besatzungszonen der Westalliierten werden die Gewerkschaften zu Beginn am Wiederaufbau beteiligt und haben somit durchaus politischen Einfluss. Die wilden Streiks versuchen sie zu unterbinden oder in geordnete Bahnen zu lenken. Es setzt dann, 1948, eine zweite Welle von sozialen Protesten ein. Der Historiker Uwe Fuhrmann. Wenn man das genau nehmen will und nach 1945 anfängt, also nach Kriegsende, muss man eigentlich von zwei Streikzyklen sprechen, weil die unter unterschiedlichen Bedingungen stattgefunden haben. Das erste ist bis zum Juni 1948. Da war die Hauptauseinandersetzung um die Ernährungslage, weil da wurde bewirtschaftet. Das heißt, man konnte nicht nur mit Geld etwas kaufen, sondern auch mit Gutscheinen. Das brauchte man beides. Und deswegen war Geld nicht das Hauptproblem, sondern sozusagen die Verteilungsmechanismen jenseits des Geldes. Und dagegen gab es ganz, ganz viele Demonstrationen, also erstaunlich viele, auch in der gesamten B-Zone, also das heißt in der amerikanischen und in der britisch besetzten Zone, mithin auch mit Streiks und regionalen Generalstreiks im Ruhrgebiet oder in Hamburg oder so. Und diese Vorfälle, Stuttgarter Vorfälle, wie das dann heißt, 1948 im Oktober, die sind eigentlich in einem zweiten Zyklus oder sozusagen in einer zweiten Welle zu verstehen, die unter anderen Bedingungen stattgefunden hat. Und zwar haben wir im Juni 1948 die Währungsreform, wo die D-Mark eingeführt worden ist. Das wird den meisten Leuten, die da im Schulunterricht das behandelt haben, als Beginn der sozialen Marktwirtschaft ein Begriff sein, was aber nachweislich falsch ist. Da ging es erstmal darum, die Marktwirtschaft überhaupt wieder einzuführen. Und das wurde gelabelt als freie Marktwirtschaft. Das heißt, die Preise wurden freigegeben, vor allem für Ernährungs-, Güter und für Anziehsachen und andere Güter des täglichen Bedarfs. Und durch diese große Nachfrage, weil alle das brauchten, also sowohl Schuhe als auch Essen, war immer zu wenig da. Und die gleichzeitige Preisfreigabe sind die Preise enorm nach oben geschnellt. Gleichzeitig konnten aber keine Lohnerhöhungen rausverhandelt werden, weil es gesetzlich festgeschrieben war, die Lohnhöhe. Das heißt, diese Auseinandersetzung hat sich dann verlagert auf die Märkte und in die Betriebe und auf die Großmärkte, wo dann Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen quasi die Preise kontrolliert haben oder sonstige Demonstrationen vorgenommen haben. Auch in Stuttgart gab es schon Kundgebungen vorher auf dem Wochenmarkt, gewerkschaftliche Kundgebungen unter dem Motto herunter mit den Preisen. Und die Entwicklung ist dann so, dass es zuerst ganz lokale Vorfälle gab, in der gesamten Mietzone tatsächlich, also Westdeutschland ohne Südbaden und Südwürttemberg, was französische Besatzungszone war, und um Saarland. Und diese Demonstrationen waren zuerst sehr, sehr lokal und dann haben die sich ausgeweitet und wurden regionaler und dann haben auch die Gewerkschaften eine größere Rolle gespielt. Vorher waren das oft lokale Initiativen. Hausfrauen tauchen immer wieder auf in den Quellen als Akteurinnen. So, und in diesem Endphase von dieser zweiten Phase fallen halt die Stuttgarter Vorfälle. Und weil diese lokalen Proteste immer nur lokal was bewirkt haben und die eigentliche Politik aber nicht geändert worden sind, sind Demonstrationen größer geworden und organisierter. Und eine dieser Kundgebungen war halt in Stuttgart. Es gab auch in Mannheim einige Zeit vorher eine ähnliche Kundgebung, ein paar Tage vorher. Und da wurde sich auch schon gewundert, dass es so ruhig geblieben ist, weil es so eine gespannte Stimmung war. Und in Stuttgart ist dann so quasi die Stimmung explodiert oder die Lage außer Kontrolle geraten, oder wie man das nennen will. Allerdings nicht auf der eigentlichen Gewerkschaftskundgebung, sondern beim Abzug der Teilnehmerinnen. Es sind unglaubliche Geschehnisse, die mich fassungslos gemacht haben und die ich in den 46 Jahren Polizeidienst, die ich bislang hinter mir habe, noch nicht erlebt habe. Es war heute Nacht eine nie dagewesene Dimension von offener Gewalt gegen Polizeibeamte und massive Sachbeschädigungen bis hin zu Plünderungen in unserer Stadt. Es ist ein trauriger Tag für Stuttgart und auch für die Polizei. In Stuttgart ist dies geschehen. Wir analysieren das genau, überlegen genau, es ist nicht alles untersucht. Aber es geht nicht, dass man in dieser wunderschönen Stadt in der Nacht um 1:30 auf die Polizei losgeht und gewalttätig durch die Stadt marodiert. Dies ist nicht akzeptabel und das werden wir auch nicht akzeptieren und uns daran gewöhnen wollen. Das, was als Währungsreform von 1948 bezeichnet wird, sind im Grunde zwei Prozesse, die ineinander greifen. Der eine Prozess: im Sommer 1948 wird auf Beschluss der Alliierten die Reichsmark durch die Deutsche Mark ersetzt. Das Prozedere des Umtauschs bedeutet insbesondere für geringfügige Sparer große Verluste, während Eigentümer von Produktionsmitteln und Aktien mit erheblich weniger Verlusten davonkommen. Es verschärfen sich somit Vermögensgegensätze. Der zweite Prozess, eine an die Währungsreform gekoppelte Wirtschaftsreform, ausgearbeitet unter anderem von Ludwig Erhard. Innerhalb des Wirtschaftsrats war Ludwig Erhard 1948 zum Direktor der Verwaltung für Wirtschaft gewählt worden. Der Wirtschaftsrat war das wichtigste politische Gremium der westlichen Besatzungszonen, das sich eng mit den Alliierten abstimmen musste. Ludwig Erhard wollte nun die Wirtschaftslehre des Ordoliberalismus in der Bietzone umsetzen. Das hieß vor allem Aufgabe der Bewirtschaftung wichtiger Produktionszweige, Aufhebung der Preisregulierung von Lebensmitteln, Preisbildung auf dem Markt, Einführung der freien Marktwirtschaft. Als dieses Konzept im Juli vom Wirtschaftsrat gebilligt wird, wirkt sich dies in zwei Richtungen aus. Zum einen wird der Schwarzmarkt zurückgedrängt und von Händlern zurückgehaltene Gebrauchsgüter erscheinen nun über Nacht wieder in den Auslagen. Zum anderen ist ein enormer Anstieg der Lebensmittelpreise zu verzeichnen, insbesondere bei Obst, Gemüse, Eiern. Zum Teil beträgt die Preissteigerung bis zu 150%. Gleichzeitig bleibt jedoch das Gesetz zum Lohnstopp, das noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, beibehalten. Das heißt, die Löhne sind festgesetzt. Betriebsräte und Gewerkschaften können qua Gesetz keine höheren Löhne erkämpfen. In der Folge heißt dies, vom gleichen Lohn können sich die Arbeiterinnen nun weniger Lebensmittel kaufen. eine erhebliche Senkung des Reallohns. Hinzu kommt, die zu Investitionen angeregten Unternehmen wollen nun die Profite auch dadurch vergrößern, indem sie Löhne einsparen und tun dies, indem sie Arbeiter entlassen. Es kommt in der Folge zu einem spürbaren Zuwachs der Arbeitslosigkeit. Die Proteste dagegen entwickeln sich in mehreren Phasen. Da der Kampf auf betrieblicher Ebene ausgeschlossen ist, äußert sich der Unmut zunächst auf den Marktplätzen. Immer wieder entstehen Tumulte, Händler, die zu hohe Preise festlegen, werden verprügelt, es folgen Obst- und Eierschlachten. Weiterhin wird zu Kaufstreiks aufgerufen und es gibt vermehrt Demonstrationen und Streikaktionen. An vielen Orten können kurzfristig tatsächlich Preissenkungen unmittelbar durchgesetzt werden, jedoch immer nur kurzfristig. Während die Gewerkschaften zu Beginn zögerlich sind, sich an die Spitze dieser Bewegung zu stellen, werden sie im Laufe der Ereignisse zunehmend unter Druck gesetzt, zu handeln. Im August 1948 erreichen die Proteste gegen die Preissteigerungen in der Beat-Zone einen Höhepunkt. An vielen Orten gehen tausende Arbeiterinnen auf die Straße, an manchen 10.000. Im September 1948 erfolgt eine Pause des Protests, doch im Oktober hat sich die Wut wieder angestaut. In diesem Kontext wird für den 28. Oktober in Stuttgart eine gewerkschaftliche Kundgebung angemeldet. Die Stuttgarter Ortsverwaltung der Gewerkschaft reagiert damit auf die zunehmend gereizte Stimmung an der Basis und sie wird von den Betriebsräten gedrängt. Es zeigen sich darin die Diskussionen, die innerhalb der Gewerkschaften geführt werden. In Stuttgart ist ein Modell umgesetzt worden, das haben sozusagen Betriebsräte haben dazu aufgerufen, zusammen mit dem Ortsausschuss des DGB, also Ortsausschuss, das heißt nur Region Stuttgart, und die hatten das vorher dem Landesgewerkschaftsbund vorgeschlagen und der hat das aber abgelehnt. Und die haben es dann in Eigenregie, also die haben es für das ganze Land vorgeschlagen, haben es in Eigenregie dann vor Ort umgesetzt. Und da waren die lokalen Funktionäre, waren daran beteiligt, haben das organisiert, haben den Redner gestellt und so weiter. Und da waren 80.000 Menschen. Und man muss sagen, der Gewerkschaftsebene war auch sehr, sehr wichtig, sich nachher von den Ausschreitungen zu distanzieren. Also haben gesagt, das waren ja eigentlich gar keine Gewerkschaftsmitglieder und die da verhaftet worden sind, das waren ganz junge Auszubildende, die sind gerade erst in die Gewerkschaft eingetreten und so weiter. Aber der Ausgangspunkt, diese riesige Mobilisierung, war eine lokale Gewerkschaftsaktion mit verbunden mit Streiks, weil klar, sonst hätten die Leute nicht auf die Straße gehen können zur Arbeitszeit. Und innerhalb der Gewerkschaften gab es da unterschiedliche Reaktionen. Also man hat da eine Distanzierung und dann hat man aber gleichzeitig, also beispielhaft die Nürnberger Betriebsräte haben eine Versammlung aller Betriebsräte in Nürnberg gemacht und haben dann ein Schreiben geschickt nach Stuttgart und die haben dann irgendwie relativ lapidar gesagt, wir bedauern die Ausschreitung am Schluss der Kundgebung, die Schuld trifft aber jene, die die Not der wertschaffenden Menschen missbrauchen und sie sogar noch verhöhnen. Das hat auf den Verlauf der Ausschreitung sozusagen Bezug genommen. Und da gab es also quasi zwei Ebenen. Die einen, die gesagt haben, ja, das war nicht so gut, aber eigentlich geht es ja um was anderes. Und die anderen, die sich möglichst laut distanziert haben. Zwar hat sich der Ton in den Forderungen der Gewerkschaften im Oktober 1948 zunehmend verschärft, für die Ausschreitungen, die am 28. Oktober im Anschluss an die Gewerkschaftskundgebung in Stuttgart folgen, spielt aber auch eine Unzufriedenheit der Basis mit der Gewerkschaftsführung eine Rolle. Die Gewerkschaften wollen in der Phase des Wiederaufbaus Ordnungsfaktor sein. So waren im Vorfeld die meisten Kommunisten aus der Funktionärsebene verdrängt worden. Die Gewerkschaften messen in dieser Phase zudem unmittelbaren Lohnforderungen eine geringere Bedeutung bei und konzentrieren sich eher auf die Forderung nach betrieblicher Mitbestimmung. Mit einer Verfestigung der Gewerkschaftsorganisation entsteht eine zunehmende Basisferne, während die Gewerkschaften im Gefüge der Nachkriegsordnung an Einfluss verlieren. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter wollen sich mit einer bloßen Ankündigung von Aktionen seitens der Gewerkschaftsfunktionäre nicht begnügen. Also man kann sagen, ohne diese Unzufriedenheit hätte es bestimmte Sachen nicht gegeben. Und da kann man sagen, diese Stuttgarter Kundgebung ist lokal, weil die Leute das wollten, gemacht worden. Und ganz besonders wichtig ist das dann aber geworden im Generalstreik, der 2 Wochen später stattgefunden hat. Also der letzte Generalstreik, den es in Westdeutschland gegeben hat. Da haben auch wirklich 75% der Leute teilgenommen, der Erwerbstätigen. Und da hat die Gewerkschaftsführung also tatsächlich sich unterhalten. Da gibt es Wortprotokolle, wie die dann entschieden haben, ob sie jetzt tatsächlich diesen Generalstreik durchführen oder nicht. Und da hat sich die Seite durchgesetzt, die gesagt haben, wir haben aber total viele Austritte, wenn wir nicht streiken. Und wir müssen es jetzt durchziehen, weil der Druck von der Basis quasi so groß ist, dass wir wenigstens einen symbolischen Generalstreik machen müssen. Und das wiederum hatte verschiedene Ursachen. Die wichtigste hatte ich genannt. Das sind die Explosion der Nahrungsmittelpreise bis zu 150% innerhalb von wenigen Wochen. Und dass sich quasi eine ganze Zeit lang nicht wirklich viel geändert hat. Das heißt, Ludwig Erhard als verantwortlicher Minister hat daran festgehalten, die Preise freizulassen und hat dann erst unter diesem Druck der Proteste bestimmte soziale Maßnahmen eingebaut und die Wirtschaftspolitik auch geändert, also hin zu wieder bestimmte wirtschaftliche Freiheiten, Preisgestaltung und so wieder einzufangen und das wieder zu verbieten. Und insofern spielt das eine große Rolle, also auch Gewerkschaften, das war damals schon so, Einheitsgewerkschaft, es gab jetzt auch keine Auswahl, die Leute konnten nicht sagen, ja, die Gewerkschaft streikt nicht, dann trete ich in die andere über. Und deswegen hat sich alles innerhalb dieses Feldes der Gewerkschaften quasi abgespielt. Nun ist es 84 bei der Schimmertür und ich habe es noch immer nicht geschafft. Draußen war der Verfassungsschutz. Nun bin ich erledigt. An der Gewerkschaftskundgebung am 28. Oktober 1948 nehmen etwa 80.000 Menschen teil. Zuvor war in allen Betrieben zwischen 13 und 14 Uhr die Arbeit niedergelegt worden. Viele Belegschaften marschieren geschlossen zum Karlsplatz. Die Demonstranten führen einige rote Fahnen und zahlreiche Transparente mit sich. Zu sehen sind Losungen wie »Wir wollen leben, nicht vegetieren«, »Herunter mit den Preisen«, »Fort mit Professor Erhard«. Für Professor Erhard hat ein Demonstrant einen symbolischen Galgen mitgebracht. Der württemberg-badische Gewerkschaftsvorsitzende Hans Stetter hält eine kämpferische Rede. Er geißelt die Wirtschaftspolitik Ludwig Erhards, fordert einen radikalen Kurswechsel in der Frankfurter Wirtschaftspolitik sowie Lohnerhöhungen, beklagt eine ungleiche Verteilung der Besatzungskosten in der Bevölkerung, fordert eine Implementierung von Sozialisierung und Mitbestimmungsrechten in der Besatzungspolitik. Zum Abschluss der Kundgebung wird ein Telegramm an den Wirtschaftsrat in Frankfurt verabschiedet. Zehntausende Schaffende demonstrierten am 28. Oktober in Stuttgart unter Führung der Gewerkschaften gegen Wucher und Preistreiberei. Sie fordern schärfste Maßnahmen gegen diese Auswüchse und eine sofortige Änderung des falschen Wirtschaftskurses. Wenn nicht unverzüglich spürbare Abhilfe geschaffen wird, bleibt nur noch der Weg zur Selbsthilfe. Zu dieser Selbsthilfe werden wir mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln greifen. Hans Stetter beendet die Kundgebung und macht vorsorglich die Tonanlage aus, um kommunistischen Rednern keine Gelegenheit zu geben. Doch die Menge ist nicht zufrieden mit weiteren Ankündigungen, Resolutionen, Telegrammen. Sie setzt die Kundgebung eigenmächtig fort, begibt sich vom Karlsplatz zur Königsstraße, der Stuttgarter Hauptgeschäftsstraße. Hier sind teure Gebrauchswaren und Luxusgüter in den Schaufenstern ausgestellt. Nur von einer Fensterscheibe getrennt sehen die Arbeiterinnen und Arbeiter das, was sie sich nicht leisten können. Die gesellschaftliche Ungleichheit ist in diesen Schaufenstern manifestiert, symbolisch und praktisch fassbar der ganze Hohn der freien Marktwirtschaft und Preissteigerung. Hohn ist zum Beispiel ein ganz gutes Stichwort, weil die ganze Situation war im Grunde verhöhnt, weil auf der Schlossstraße gab es damals dann Läden, der eine Laden hieß tatsächlich Luxus und der andere war schon verurteilt worden wegen Preiswucher zu Geldstrafen. Und sie hatten sich schon vorbereitet, hatten also teilweise die Schaufenster schon gesichert, standen davor. Und der Besitzer des zweiten Ladens, Modehaus Stahl, hat sich dann über vorbeiziehende Kommunisten lustig gemacht. Das ist nachher im Prozess rausgekommen. Und mit einem der Hauptangeklagten hatte er Streit wegen seinem Preiswucher. Also es war tatsächlich eine ganz kleine, mikroskopische Widerspiegelung der großen sozialen Fragen. Und die Beteiligten daran, da hat Wut wahrscheinlich auch wirklich eine große Rolle gespielt. Auch wenn es jetzt keine Gewerkschaftsmitglieder waren oder nicht, jedenfalls in der Hauptsache. Das spielt aber im Grunde eigentlich auch keine Rolle. Einige Kundgebungsteilnehmer empören sich über die elegante Ausstattung im Modehaus Stahl. Mit Stein wird eine Fensterscheibe eingeschmissen. Als Polizisten eingreifen, werden diese mit Stöcken angegriffen. Auch die Oberlichter der Schaufensteranlage der Firma Luxus werden durch Steinwürfe zertrümmert. Die Polizeibeamten drängen die Menge zurück. Als Verstärkung eintrifft, wird diese von Dächern und von der anderen Straßenseite mit Steinen, Flaschen und Messern beworfen. Steinwürfe richten sich auch gegen PKWs, damals noch kein Gemeingut, sondern gleichfalls ein Zeichen von Luxus, den sich nur die wenigsten leisten können. Die deutsche Polizei ruft die Military Police zur Hilfe, die mit aufgepflanztem Seitengewehr und Tränengas einschreitet. Die Auseinandersetzung verlagert sich zunehmend auf den Bahnhofsvorplatz. Die amerikanischen Jeeps werden mit Gejohle empfangen, Angehörige der Military Police mit Steinen beworfen. Gegen 18.30 Uhr gelingt es, den Bahnhofsvorplatz zu räumen, doch es kommt zu weiteren Zusammenrottungen an verschiedenen Stellen der Innenstadt. Die Auseinandersetzungen setzen sich bis in die späten Abendstunden fort. Panzer und eine Artillerieeinheit kommen zum Einsatz, bis es schließlich gelingt, die Protestierenden endgültig zu zerstreuen. An den Ausschreitungen sollen bis zu 2000 Personen beteiligt gewesen sein. Stuttgart kaputt, alles ist kaputt. Stuttgart kaputt, alles ist kaputt. Stuttgart kaputt, alles ist kaputt. dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge sprechen wir über die sogenannten Stuttgarter Vorfälle vom 28. Oktober 1948. Eine Gewerkschaftskundgebung gegen die Preissteigerung von Lebensmitteln, die sich zu einem gehörigen Krawall auswächst. Dass gegen diese Kundgebung US-amerikanische Militärpolizei, Tränengas, aufgepflanzte Bajonette und Panzer eingesetzt werden, ist nicht nur eine Frage von unmittelbarer Befriedung eines Riots. Es zeigt, dass die Alliierten dem Geschehen eine Bedeutung beimessen, die möglicherweise über Stuttgart selbst hinausgeht. Die Militärpolizei, also die Constabulary-Einheiten, die waren in den Wochen vorher tatsächlich extra auf Aufstandsbekämpfung trainiert worden. Das hatte sich geändert. Das war zuerst so eine eher interne Militärpolizei oder so, und dann wurde das umgebaut, die Constabulary-Einheiten, zu Aufstandsbekämpfung. Und die sind dann relativ schnell eingeschritten, tatsächlich, wie du sagst, auch mit Bajonetten und mit Panzern ist sozusagen eine Übersetzung von Tank. Das können auch gepanzerte Fahrzeuge sein. Es gibt da wenig Fotos, oder zumindest von diesen Panzern habe ich kein einziges Foto gefunden, aber es ist klar, welche Einheiten daran beteiligt waren. Und das hat auch damit zu tun, dass wir, wenn wir jetzt die globale Lage uns angucken, oder zumindest mal die europäische mit dem beginnenden Kalten Krieg, und dann gucken wir nach China, wo die kommunistische Armee quasi Sieg um Sieg einfährt, oder nach Frankreich, wo kommunistische Bergarbeiter Kohlegruben fluten mit Dynamit, und dann haben wir in Deutschland noch relative Ruhe. Und ich glaube, das sollte um jeden Preis gehalten werden. Und dann hatten wir sozusagen eher so eine Doppelstrategie. Das heißt, der Wirtschaftskurs von Erhard musste geändert werden. Und aber auch, es war ganz klar eine riesige Präsenz. Auch die Polizei, auch die deutsche Polizei hatte 2/3 aller zur Verfügung stehenden Polizeibeamten für diese Kundgebung schon abgestellt, damit da bloß nichts anbrennt, sage ich jetzt mal. Und was dann tatsächlich, da ist ja auch was angebrannt, würde man jetzt eigentlich sagen, aber im internationalen Vergleich war das alles noch harmlos. Auch die Repression, die eigentlich ziemlich heftig ist, ist im internationalen Vergleich wahrscheinlich harmlos, aber wer zum Rädelsführer erklärte, der ist dann tatsächlich zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, und es gab auch noch weitere Haftstrafen für andere Leute. Im Anschluss an die Stuttgarter Vorfälle beginnt in der Öffentlichkeit die Ursachenforschung. Es müssen Rädelsführer dingfest gemacht, ein Einfluss ausgemacht werden. Waren es alte Nazis oder näherliegender Kommunisten? Danach ist immer wieder gesucht worden. Also es gibt so ganz schöne Zitate von Leuten, die haben dann nach Kommunisten gesucht, aber keine gefunden. Ein anderer Zeuge hat dann sächsischen Dialekt und Berliner Dialekt gehört und hat gesagt, das waren bestimmt Kommunisten. Und gleichzeitig haben wir dann aber eine Verzerrung der Zusammensetzung. Man kann die natürlich im Nachhinein nicht so ganz einfach feststellen, wer da jetzt beteiligt war. Es waren wohl über 2000 Leute daran beteiligt, an diesen Krawallen. Festgenommen worden sind 17. Von denen haben 5 wohl bei der Vernehmung Sympathie für die Kommunisten erkennen lassen. Und diese 5 sind sozusagen behalten worden, alle anderen sind entlassen worden. Und der als Rädelsführer Verurteilte, der hatte einfach ein Transparent dabei und kam aus Dresden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, der war zwar bestimmt ein Kommunist, der abgestellt worden ist zum Krawall machen. Kann sein, aber gleichzeitig ist es so, dass das sozusagen eine soziale Lage war, die sich da entladen hat und die sich da dargestellt hat in diesen Krawallen, die dann externalisiert worden ist. Also das Problem war ein Problem der Bietzone, das war ein Problem der freien Marktwirtschaft, das war ein Problem der Wirtschaftspolitik von Erhard, und das war ein Problem, dass die Gewerkschaften das mit ihrer zahmen Herangehensweise nicht auffangen konnten, und das ist sozusagen jetzt ganz grob gesprochen der Grund dafür und nicht, dass irgendein Kommunist aus Dresden, wenn er überhaupt einer war, angereist ist und transparent hochgehalten hat. Kommunisten waren bei den Stuttgarter Vorfällen anwesend. Und da sie aus der Funktionärsebene der Gewerkschaften verdrängt waren, dürften sie versucht haben, ihren Einfluss in der Basis geltend zu machen. Ein allgemeiner Unmut gegenüber der Zurückhaltung der sozialdemokratisch geführten Gewerkschaften dürfte ihnen zu Pass gekommen sein. Aber es hat für diese Krawalle überhaupt keine Kommunisten gebraucht. Die Wut hatte sich unabhängig von parteilichen Bindungen verallgemeinert. Eine Wut über Preissteigerung, die Sichtbarkeit von gesellschaftlichen Ungleichheiten, die Arroganz der Wirtschaftsführer, letztlich gegen die freie Marktwirtschaft. Im November 1948, am 12.11., folgt in der Bietzone ein limitierter Generalstreik. Ein symbolischer Streiktag, zu dem die Gewerkschaften auf Druck der Basis und in Absprache mit den Alliierten aufgerufen hatten. Ein politischer Streik, der die politischen Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen Not der Arbeiter in den Blick nimmt. In der Ausrichtung eher defensiv zwar, aber mit der Teilnahme von etwa 9 Millionen Lohnabhängigen durchaus wuchtig. Die Forderungen des Streiks sind zweigeteilt. Zum einen richten sie sich erneut gegen die wirtschaftliche Notlage, die durch die Währungsreform entstanden ist. Dies wird vor allem von der Basis gefordert. Zum anderen werden die Demokratisierung der Wirtschaft und gleichberechtigte Mitwirkung der Gewerkschaften in allen Organen der wirtschaftlichen Selbstverwaltung gefordert. Dies entspringt den Diskussionen innerhalb der Gewerkschaft. Die Gewerkschaften sind bemüht, kein zweites Stuttgart geschehen zu lassen, und tatsächlich kommt es während des Streiks nur vereinzelt zu konfrontativen Auseinandersetzungen. Oberflächlich betrachtet hatte der limitierte Generalstreik vom November 1948 keine überwältigenden Auswirkungen. Aber diese Ereignisse sind doch ein Faktor, der der Einführung der freien Marktwirtschaft Widerstand entgegenbrachte und ihr eine andere Verlaufsform aufzwang. Die zentrale These der Dissertation von Uwe Fuhrmann lautet, dass im Anschluss von sozialer Marktwirtschaft die Rede war, das ist ohne die Stuttgarter Vorfälle und den limitierten Generalstreik nicht zu verstehen. Dazu muss man erstmal sich klar machen, was meint man mit sozialer Marktwirtschaft? Ist mir der Begriff oder ist es eine Wirtschaftspolitik? Und was ich gemacht habe, ich habe mir beides angeguckt. Und dafür habe ich zuerst mal gesucht, wo ist denn der Begriff soziale Marktwirtschaft im öffentlichen Raum überhaupt benutzt worden, ab wann? Und mich hat das total gewundert, dass das niemand vorher gemacht hat, also so akribisch. Und alle Standardwerke schreiben davon, ja, am 20. Juni 1948 wurde die soziale Marktwirtschaft eingeführt, aber es gibt keine Evidenz dafür. Ludwig Erhard hat immer von freier Marktwirtschaft gesprochen. Also als er seinen Posten angetreten hat am 2. März 1948, vorher schon und nachher umso mehr, hat er immer von freier Marktwirtschaft geredet und hat auch entsprechende Politik gemacht. Und dieser Begriff soziale Marktwirtschaft wurde dann einmalig von ihm in einer Verteidigungsrede, da gab es einen Misstrauensantrag gegen ihn im Parlament, ich würde sagen zufällig, in den Mund genommen. Und das wurde ihm dann wochenlang quasi vorgehalten. Ja, wenn soziale Marktwirtschaft, das bedeutet doch aber das, das bedeutet doch aber das. Das heißt, dieser, naja, jetzt mal so diskursanalytisch gesprochen, dieser leere Signifikant, den brauche ich jetzt nicht erklären, alle wissen, was gemeint ist. Also ein Begriff, der was Gutes verheißt, wurde sozusagen genommen und damit was verbunden. Und damit wurden Forderungen aufgestellt, zu sagen, eine soziale Marktwirtschaft bedeutet doch aber auch, dass die Leute sich das Essen leisten können, dass die Leute ihre Schuhe kriegen, dass das Leder nicht zuerst in den Luxusgeschäften landet, sondern halt in der Schuhproduktion und so weiter und so fort. Und dieses Aufkommen des Begriffes, das hat sich quasi im Nachgang der Proteste immer so ein bisschen verschoben, ist es immer stärker in den öffentlichen Fokus geraten. Dann wurde das auch von den Zeitungen aufgegriffen und so weiter und so fort. Bis er das sich zu eigen gemacht hat, sind dann noch mehr Monate vergangen. Im Februar 1949 hat er dann das zu seinem Konzept gemacht innerhalb der CDU. Und dann wurde wenige Wochen und wenige Monate später damit der Bundestagswahlkampf bestritten. Das war also ein sehr schlauer Schachzug, diese Niederlage der freien Marktwirtschaft umzuwandeln, sich das anzueignen, was sich in einer sozialen Auseinandersetzung durchgesetzt hatte, sich anzueignen und gleichzeitig zu behaupten, wir haben das schon immer gewollt. Und einen ähnlichen Mechanismus haben wir tatsächlich in der Wirtschaftspolitik, wo zuerst die Preise freigegeben worden sind, alles so, ja, das regelt sich, die Preise werden sich einpendeln. Das ist im Grunde diese Ideologie von der freien Marktwirtschaft, der Markt regelt alles. Das kennen wir heute ja auch zu Genüge. Das wurde damit ganz lange vor sich hergetragen, aber das ist nicht passiert. Und dann ist es passiert, aber nicht, weil die Preise sich eingependelt haben, sondern weil bestimmte sozusagen jetzt mal dirigistische Maßnahmen, es wurde zum Beispiel gesagt, wir haben hier ganz viele alte Militärgüter, die werden umgearbeitet für zivile Güter und wir schreiben aber dafür vor, man darf nicht mehr Gewinn machen als so und so viel Prozent. Und dadurch wurden dann die Preise nach unten gedrückt und dann wurde das Preisniveau etwas niedriger, dann wurde die Lohnfestsetzung aufgehoben, die Löhne konnten gesteigert werden. Und da haben wir sozusagen einen Knick drin. Also da wurde es zum einen besser, die konkrete Lage wurde besser für die Leute, die nichts hatten, außer ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Die konkrete Lage wurde besser, aber eben auch die Wirtschaftspolitik wurde tatsächlich geändert. Also ein paradigmatischer Bruch. Also die war nicht mehr freie Marktwirtschaft, sondern eben staatlicherseits, beziehungsweise dann die Bietzonenverwaltung, wurde eingegriffen dafür, am Markt Preise festzuschreiben, ohne den Profit dabei zu verhindern, sondern der wurde deutlich vermindert, aber es wurde immer noch privatwirtschaftlich produziert und verkauft, aber es wurde vorgeschrieben, dass man nicht zu teuer verkaufen darf. Ludwig Erhard konnte seine ordoliberale Wirtschaftslehre nicht eins zu eins in die Wirklichkeit umsetzen. Er musste planwirtschaftliche Elemente in sein Konzept einfügen, etwa durch eine Regulierung von Lebensmittelpreisen, eine Subventionierung lebenswichtiger Konsumgüter oder planmäßigen sozialen Wohnungsbau. Der eine große Mann, Ludwig Erhard, der die soziale Marktwirtschaft in genialer Eingebung ersann und damit den wirtschaftlichen Aufschwung brachte, ist eine Legende. Ludwig Erhard handelte unter dem Druck der Alliierten, die eine Ausbreitung von Ereignissen wie in Stuttgart tunlichst verhindern wollten, aber auch unter dem Druck von Konrad Adenauer, der seinerseits die Arbeitnehmerfraktion in der CDU berücksichtigen musste. Letztlich aber lässt sich feststellen, das, was auf der Straße passiert, was auf den ersten Blick wie eine irrationale Unterbrechung der Zivilität aussehen mag, das kann durchaus einen Einfluss auf das wirtschaftliche und politische Geschehen haben. Die Lohnabhängigen haben damit in die Geschichte ihrer eigenen Belange eingegriffen. Weil ich aus Stuttgart muss. Ich war schon lang in dieser Stadt und hab das Nest zum Kotzen satt. Ich will mein Glück probieren, marschieren. Er und er, Herr Meister, lebe wohl. Er und er, Herr Meister, lebe wohl. Ich sag's ihm grad frei ins Gesicht, seine Arbeit und sein Lohn gefällt mir nicht. Ich will mein Glück probieren, marschieren. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Picke, Picke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Picke, Picke? Wer hat so viel Geld? In den Stuttgarter Vorfällen und dem limitierten Generalstreik von 1948 lässt sich ein bestimmtes Verhältnis von Basis und Gewerkschaft ablesen. Die Basis reagiert auf eine Senkung des Reallohns, auf eine erfahrene Ungerechtigkeit und treibt die Gewerkschaft vor sich her. Die Gewerkschaft reagiert gezwungenermaßen auf die Basis, nicht umgekehrt. Die Forderungen und Aktionen der Basis sind nur insofern politisch, als dass in ihnen die Vorstellung von einer moralischen Ökonomie anwesend sind, die Vorstellung von einer auf Gegenseitigkeit beruhenden Gerechtigkeit, die um die Bedingungen der eigenen Reproduktion weiß. Es ist ein reproduktiver Klassenkampf, der auf eine unmittelbare Verschlechterung der eigenen Lebenslage reagiert. In dieser Reaktion ist die Basis bereit, den Rahmen der üblichen Umgangsformen zu verlassen, wendet Gewalt an und setzt sich darin auch über die Gewerkschaft hinweg. Die Gewerkschaft ihrerseits treibt das Politische in den Forderungen weiter. Es geht ihr nicht bloß um Lohnforderungen, sondern um die ganzheitlichen Rahmenbedingungen. Sie fordert Wirtschaftsdemokratie und betriebliche Mitbestimmung. Um dies zu erreichen, will sie aber geregelte Bahnen gehen und erhofft ein Entgegenkommen von Seiten der politisch Mächtigen, unterstützt vom parlamentarischen Wirken der SPD. In dieser Entgegensetzung und Bezugnahme von Basis und Gewerkschaft bleibt der Klassenkampf zunächst stecken. Der limitierte Generalstreik wird nicht fortgeführt. Das Verhältnis von Basis und Gewerkschaft wird weitergeführt und konflikthaft austariert in weiteren Ereignissen. Den wilden Streiks im Herbst 1969, den migrantischen Streiks in den 70er Jahren. Dazu ein andermal, von hier der Sprung zum Ausgangspunkt, dem Vergleich zwischen Stuttgart 1948 und Stuttgart 2020. Sachen kann ich wirklich schwer einschätzen, weil ich jetzt auch keine vertieften Kenntnisse habe von der Stuttgarter Situation. Was halt auffällt in Stuttgart, das ist aber vielleicht nur am Rande erwähnenswert, wir haben seit der Novemberrevolution über 1948 und über Stuttgart 21 bis jetzt zu den Krawallen jetzt irgendwie immer wieder dieselben Orte. Ich wohne in Berlin, da ist es ganz, ganz anders historisch gesehen. Wenn irgendwie solche Auseinandersetzungen waren, waren die immer irgendwo anders. In Stuttgart waren sie immer zwischen Charlottenplatz und dem Bahnhof. Was aber andersrum, wenn ich jetzt drüber nachgedacht habe, die Situationen sind überhaupt nicht zu vergleichen. Was mir aber ähnlich scheint, ist der Umgang, also so eine Art Externalisierung von Problemen. Das heißt, 1948 haben wir ganz klar, ohne die soziale Lage, da wäre das nicht passiert. Das waren nicht irgendwelche Leute, die Krawall machen wollten, um Unruhe zu stiften, sondern es hatte seinen Grund oder zumindest es wäre nicht passiert, ohne die entsprechende soziale Lage, über die ich gerade geredet habe. Und da würde ich denken, das ist in Stuttgart auch so. Ganz klar, da werden nicht nur Leute Filmchen für Instagram drehen wollen und haben deswegen randaliert. Und dann gleichzeitig haben wir dieselbe Externalisierung, wie wir es 1948 hatten, mit sächsischem Dialekt und mit Berliner Dialekt, und das waren Kommunisten, haben wir jetzt sozusagen eine Externalisierung über diese Rassismusschiene. Also, als ob das ein Grund wäre, dass jemand Eltern hat, die irgendwann mal woanders gelebt haben, um zu randalieren. Also, da wird auch sozusagen, der eigentliche Blick müsste ja dahin gehen, wenn man schon feststellt, wer da soziologisch oder so, wer da randaliert hat, dann muss man auch überlegen, gibt es da gesellschaftliche Ursachen für? Und da würde ich mal denken, aber jetzt wirklich nur, ich habe wirklich nur Zeitungsartikel dazu gelesen und nicht mehr, da kommt man unter Stichwort Rassismus wahrscheinlich nicht aus. Und das wäre sozusagen, die Parallele wäre sozusagen das Ablenken davon, dass es gesellschaftliche Ursachen gibt. Es handelt sich um ein migrantisch geprägtes Surplus-Proletariat, das versuchen muss, sich in der Logistik und in Dienstleistungen zu verdingen, wenn es überhaupt arbeiten darf. Bei Stuttgart 2020 wurden keine Forderungen nach Lohnerhöhung und Preisbindung gestellt. Es ist hier zunächst die Auseinandersetzung mit der Polizei, die einen beim Feiern stört. Jugendliche, die ohnehin, aber verschärft durch Corona, sich zum Feiern nur die Plätze und Straßen leisten können. Jugendliche, die auf Plätze gehen, weil sie aus den Scheißwohnungen fliehen müssen, die sie aufgrund ihres fremdklingenden Nachnamens nur bekommen können. Vielleicht führen auch in dieser Situation die erleuchteten Fensterscheiben der Luxusläden in Stuttgart-Mitte vor, was man nicht besitzt und von dem man doch nur einen Steinwurf entfernt ist. Peter Schad von den Stuttgarter Falken schreibt: Gewalt liegt in dieser feinen Gesellschaft immer nur dann vor, wenn Steine und Stühle fliegen. Mit Gewalt hat dagegen selbstverständlich der Umstand nichts zu tun, dass die Jugendlichen, wie alle anderen Bürger auch, erst einmal getrennt sind von vielem, was sie zum Leben brauchen. Die Eigentumsordnung, die die Lohnabhängigen nicht nur von den Lebensmitteln, sondern auch von allen Fabriken trennt, die sie herstellen, ist bekanntlich einfach in Ordnung und hat daher per se nichts mit Gewalt zu tun. Ebenso wenig der stetige Ruf nach Aufrüstung der Polizei bzw. ihrer Gewaltmittel, der auch jetzt wieder als Reaktion auf die Krawalle folgt. Der Hinweis, dass Gewalt im Kapitalismus sowieso die Grundlage aller Ökonomie ist, wird dann wieder nicht als Aussage über die Wirtschaft geprüft, sondern als Rechtfertigung der Gewalt der Jugendlichen genommen. Und weiter Peter Schad: Ganz ohne ihren Michael Kohlhaas gelesen zu haben, haben die Jugendlichen den bürgerlichen Sinn für Gerechtigkeit übernommen, den Heinrich von Kleist so treffend in seinem Stück beschrieb, weil sie ökonomisch und sozial ausgegrenzt, von der Polizei schikaniert und von der Partyszene ignoriert werden, haben sich die Jugendlichen ein Bild der Gesellschaft zurechtgelegt, in dem sie die Opfer und damit moralisch berechtigt sind. Mit der Entschlossenheit von Leuten, die sich im Recht fühlen, wird dann draufgehauen. Es trifft dann den Polizisten als Vertreter der ungerechten Gesellschaft ebenso wie ein paar Läden als Möglichkeit, sich zu nehmen, von was man ausgeschlossen ist. Da wird auch mal ein Student vermöbelt und gleich noch nachgetreten, weil er den eigenen Ausbruch von Wehrhaftigkeit zu kritisieren wagt. Das ist der Sache nach natürlich ohnmächtig und verstärkt sogar nur die elende Lage der Jugendlichen, ist aber das genaue Gegenteil von dem, als was es behandelt wird. Eben nicht das Fehlen von Werten bei der Jugend, der fehlende Respekt oder gleich allgemeine Regeln des Anstands, Fehlanzeige oder den Kompass für richtig und falsch gibt es nicht. Hier begegnet Stuttgart sich selbst und seiner ökonomischen Unterschicht, die sich einmal bemerkbar gemacht hat. Und zwar als ein ausgewachsener Jugendkrawall. Wutpilger, Streifzüge. Und mehr als ein Jugendkrawall ist es sicher nicht gewesen. Ein Krawall, der als Grund sicher die ökonomische und politische Ausgrenzung hat, aber nicht deren Abschaffung. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge über die Stuttgarter Vorfälle von 1948. Stuttgart, ich komme, weil want me to tell you, if you're sick and tired of the police trying to destroy punk rock like they do in Hanover, Hamburg, Berlin, Wuppertal, and the rest. Chaos Day, we can all meet and talk and decide what you want to do, because you better do something. So if you're not doing anything on the 18th, hitchhike to Hanover for Chaos Day. If you don't understand my English, try this. Und zwar treffen sich in Hannover am Kröpke, das ist direkt in der Innenstadt, könnt ihr überhaupt nicht verfehlen, mindestens 1000 Punks und mindestens genauso viele Sympathisanten-Punks von überall her, aus der Schweiz, Spanien, Österreich, England und natürlich aus ganz Deutschland. Es wird den ganzen Tag tierisch Spaß geben, weil es wird, die Stadt wird voll gekocht sein mit Kaufreihen, Spießern, wir können ziemlich machen, was wir wollen. Ungefähr 1000 Bullen, 1000 Punks. Die Polizei hat einen Verein eingeführt, in den alle Punks registriert werden. Stimmt. Und alle diese Punks halt kriminalisiert werden. Und die Polizei will uns zu Kriminellen abstempeln. Das wird uns nicht gefallen.